Kundgabe 4875. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.4.1950. Geistige Wende, nicht Umkehr, sondern Neubannung. Eine aufwärts steigende Entwicklung ist auf dieser Erde nicht mehr möglich. Und selbst auf gleicher Stufe bleiben die Menschen nicht stehen, sondern sie sinken ständig tiefer. Sie treiben ab ins Uferlose und entfernen sich so weit von mir, dass sie bar jeder Kraft durch das Erdenleben gehen, also dieses auch gänzlich zwecklos ist. Und daher ist eine große Änderung vorgesehen, um dem Absinken des Geistigen in der Menschheit Einhalt zu gebieten und um einen neuen Weg zu bahnen, der wieder zur Höhe führt. Euch Menschen ist mein Heilsplan unbekannt, bis auf die wenigen, denen ich mich offenbare. Ihr könntet aber davon Kenntnis nehmen, so euch überhaupt die Frage beschäftigen würde, was dem ganzen Geschehen um euch zugrunde liegt. Doch eure Fragen lauten anders. Eure Fragen beziehen sich nur auf irdische Vorteile, auf die Mittel, großen Gewinn zu erzielen an irdischen Gütern. Ihr erweitert eure Kenntnisse nur auf diesem Gebiet und lasset alles Geistige unbeachtet. Ihr werdet aber darum auch überrascht sein, was sich in kommender Zeit ereignet. Ihr werdet keine Erklärung finden, so ihr sie euch verstandesmäßig zu geben suchet. Das Wissen um meinen Heilsplan aber wäre euch für alles eine Erklärung. Das Wissen um meinen Heilsplan von Ewigkeit ließe euch alles mit einem anderen Gesicht sehen. Und euer Verantwortungsgefühl würde geweckt werden, weil ihr das Los der Seele nach dem Tode bestimmet durch euren Lebenswandel. Und dann könnte noch von einem kleinen Aufstieg gesprochen werden, wenngleich auch nur wenige ernst nehmen, was ihnen als Erklärung geboten wird von den Wissenden. Und darum beendige ich eine Entwicklungsperiode und lasse eine neue beginnen. Es ist dies wohl als eine geistige Wende zu betrachten, doch nicht als eine Umkehr oder einen plötzlichen Aufstieg in der Entwicklung des Geistigen, sondern vielmehr ist es ein totales Versagen einerseits und die Schaffung neuer Entwicklungsmöglichkeiten andererseits. Denn was in der alten Entwicklungsperiode versagt hat, beginnt wieder in der tiefsten Tiefe seinen Entwicklungsgang. Es setzt also nicht einen abgebrochenen Läuterungsprozess fort. Darum ist auch die Zeit vor dem Ende dieser Epoche so überaus bedeutungsvoll. Gestaltet sie doch das Los unsagbar vieler Seelen zum Leben oder zum Tode. Ein Fortbestehen dieser Erde wäre keineswegs diesen Seelen förderlich, weil sie die Bindung mit mir längst abgebrochen haben, also gänzlich ohne Glauben sind und in einem solchen Zustand auch die Gnade nicht nützen, die ihnen einen geistigen Aufstieg sichern könnten. Es wird bis zum Ende noch jeder Versuch gemacht, die einzelnen Seelen zu retten, das heißt, sie auf ihre Bestimmung aufmerksam zu machen. Doch kann keine Förderung gegen ihren Willen geschehen. Und dieser Wille strebt nach unten. Er gilt ausschließlich der Materie, die das noch in tiefster Entwicklung stehende Geistige birgt. Und ich trage stets dem Willen des Geistigen Rechnung. Ihm wird zuteil, was es begehrt. Und so wird die harte Materie die Hülle dessen, was schon das letzte Stadium der Entwicklung auf Erden erreicht hatte. Es werden die Seelen der mir gänzlich fernen Geschöpfe erneut gebannt in den Schöpfungen der neuen Erde. Und immer wieder soll den Menschen dieses entsetzliche Los vorgehalten werden. Immer wieder soll ihnen Kenntnis gegeben werden von meinem ewigen Heilsplan, weil es die Zeit des Endes ist, wo ein jeder Mensch sich der großen Verantwortung bewusst werden soll, die er seiner Seele gegenüber trägt, weil er die letzte Zeit noch nützen kann zur Errettung seiner Seele, wenn er den Willen dazu hat. Er soll wissen, dass ein Ende kommt und was dieses Ende für die Seele bedeutet. Er soll wissen, dass es keinen Aufschub mehr gibt, sondern sich erfüllen wird, was Seher und Propheten angekündigt haben seit Beginn dieser Erlösungsepoche, dass unwiderruflich das Ende kommt und mit ihm das letzte Gericht, wo entschieden wird über Leben und Tod, über Licht und Finsternis, über Lohn und Strafe, über Hölle und Verdammnis und Paradies und Seligkeit. Amen.